Im Sinne unseres Horst Wessel kämpfen wir weiter. Und in seinem Geist rufe ich euch Kameraden der SA zu. Unser Sturmführer aus Wessel, der Wasser kämpft und ich nie vergessen. Unser Kampf.